Der Lanzer den schon träumen, er träumt von seinem Lichtlein, da der Küste unter Waldes Bäumen, bei manch verliebten Stell dich ein, hat sie ja so gerne und aus weiter Ferne denkt er nur an der Lanzer den schon träumen. Er träumt vom nächsten Wiedersehen unter den verschwiegenen Waldesbäumen, wo stets Verliebte gehen. Der Lanzer den schon träumen. Er träumt von seinem Vaterhaus und den alten lieb vertrauten Räumen. Wo blieb ins weite Land hinaus? Da war jeder Morgen froh und ohne Sorgen, jeder Tag voll Glück. Wovon kann der Lanzer denn schon träumen? Er träumt von seiner Jugendzeit, wo in jenen lieb vertrauten Räumen die Mutter ihn betreut. Nur davon zu träumen, die Liebe.